Lenny schüttelt den Kopf. Falls Sie sich richtig erinnern, habe ich gesagt, dass ich es war. Sie waren es, der Ihre Frau getötet hat. Arlene Crocker. Sie war nicht meine Frau. Wilson holt seinen Notizblock aus der Jackettinnentasche und zieht ihn zu Rate. Arlene Crocker ist nicht Ihre Frau. Nicht mehr. Seit einem Jahr nicht mehr. Er überlegt. Vielleicht sogar noch länger. So genau weiß man das nicht. Wollen Sie damit sagen, Sie hätten eine Fremde umgebracht, die zufällig genauso aussieht wie Ihre Frau, mit der Sie seit 9 Jahren verheiratet sind? Ja. Geduldig sieht Lenny zu Wilson. Seine Miene gibt zu verstehen, endlich stellen Sie die richtigen Fragen, trotzdem werde ich Ihnen nicht weiterhelfen. Also, wenn wir das Blut auf dem Küchenboden und an Ihrem Hemd untersuchen und die DNA bestimmen, wird es nicht mit dem Blut der toten Frau zusammenpassen? Oh, wahrscheinlich schon. Lenny nickt verständig. Doch, davon bin ich ziemlich überzeugt. Auch wenn ich hoffe, dass Ihre Wissenschaftler nach ungewöhnlichen... Er sucht nach dem richtigen Wort. Nach ungewöhnlichen Bestandteilen Ausschau halten. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass man welche findet, aber es wäre doch angeraten. Ich gehe davon aus, dass ich für den Mord an diesem Ding ins Gefängnis wandere, obwohl es mir natürlich lieber wäre, wenn es nicht dazu kommen würde. Wilson glaubt zu verstehen. Crocker hat vor, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Was wollen Sie mir damit sagen, Lenny? Dass Ihre Frau besessen ist? Helfen Sie mir auf die Sprünge. Lenny denkt nach. Ich glaube nicht, dass man das so nennen kann. Wenn jemand besessen ist, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Detective, dann ergreift ein Geist, vielleicht auch Dämon, Besitz von einer Person, aber diese Person ist noch da, innen drin. Sie wird nur gefangen gehalten, meinen Sie sowas? Wilson hat Der Exorzist und ähnliche Filme gesehen, also nickt er. So ziemlich, ja. Aber das ist nicht das, was Ihrer Frau zugestoßen ist? Nein. Sie ist gestorben, als es reingekommen ist. Sie sterben alle. Alle? Wer alle? Noch nicht so viele, bislang jedenfalls, verglichen mit der Weltbevölkerung, die 8 Milliarden beträgt. Das können Sie googeln. Aber es werden ständig mehr. Sie übernehmen uns, Detective. Es ist die perfekte Verkleidung. Wir sind die perfekte Verkleidung. Wilson gibt vor, darüber nachzudenken. In Wirklichkeit denkt er sich, dass diese Befragung für den Bezirksstaatsanwalt für die Katze ist. Der ganze Zirkus steht ja noch an. Die Psychologen der Staatsanwaltschaft, dazu Crockers eigener Psychiater. Bestimmt hat Crocker schon längst einen in seinem Kurzwahlspeicher. Aliens? Jetzt ist der Groschen gefallen, gibt Crockers Miene zu verstehen. Genau, Aliens. Keine Ahnung, ob die aus dem Weltall oder aus einer Parallelwelt kommen. Die Websites sind sich darüber uneins. Ich glaube aus dem Weltall. Ist ja plausibel wegen... Er beugt sich vor und wird ganz ernst, wegen der Lichtgeschwindigkeit. Sie wissen schon. Was soll damit sein? Nicht, dass es Wilson wichtig gewesen wäre, die Sache interessiert ihn nicht mehr. Sein Interesse gilt jetzt einem Schinken-Pute-Sandwich vom Deli unten an der Straße und der Marlboro hinterher. Raumschiffe können sie nicht überschreiten, sonst würden sie in der Zeit rückwärts fliegen oder schlicht und einfach auseinanderbrechen, laut der Wissenschaft. Aber reiner Geist, Detective, der übersteht den Sprung. »Nur, wenn Sie hier sind, dann brauchen Sie einen Körper. Ohne würden Sie wahrscheinlich sterben. Wir befinden uns jetzt noch in der Vorstufe der Invasion, aber wenn die Regierungen in aller Welt nicht aufwachen, werden sie zu Tausenden, Hunderttausenden, zu Millionen kommen.« Crocker hatte sich über seine gefesselten Hände nach vorn gebeugt, jetzt lehnt er sich wieder zurück. »Steht alles im Internet.«